Erster, ich möchte euch sagen, wie sehr ich für euch kämpfe. Ich kämpfe auch für die Menschen in Laodicea und für alle, die mich noch nie gesehen haben. Zweiter, ich kämpfe, damit ihr Mut habt und euch lieb habt. So versteht ihr Gottes Geheimnis besser, Jesus Christus. Dritter, in Jesus sind alle Weisheit und alles Wissen versteckt. Vierter, ich sage das, damit euch niemand mit schönen Worten täuscht. Fünfter, ich bin nicht bei euch, aber ich denke an euch. Ich freue mich, dass ihr an Jesus glaubt und dass euer Glaube stark ist. Sechster, ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Lebt nun auch mit ihm. Siebter, seid wie Bäume, die ihre Wurzeln in Jesus haben. Baut euer Leben auf ihn. Werdet stark im Glauben, so wie ihr es gelernt habt. Seid dankbar. Achter, passt auf, dass euch niemand mit leeren Worten fängt. Diese Worte kommen von Menschen und nicht von Christus. Neunter, in Jesus ist Gott ganz da. Zehnter, ihr gehört zu Jesus. Er ist der Herr über alle Macht. Elfter, ihr wurdet beschnitten, aber nicht am Körper. Durch Jesus wurdet ihr von eurer alten Natur befreit. Zwölfter, ihr wurdet mit Jesus getauft. Das bedeutet, dass ihr mit ihm gestorben und auferstanden seid. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Glaubt an seine Kraft. Dreizehnter, ihr wart tot wegen eurer Sünden. Aber Gott hat euch mit Jesus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Sünden vergeben. Vierzehnter, Gott hat die Schuldenliste weggenommen, die gegen uns war. Er hat sie an das Kreuz genagelt. Fünfzehnter, Jesus hat die Mächte und Gewalten besiegt. Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie gesiegt. Sechzehnter, lasst euch von niemandem sagen, was ihr essen oder trinken sollt. Lasst euch auch nicht von Festen, Neumond oder Sabbat richten. Siebzehnter, das alles ist nur ein Schatten von dem, was kommen wird. Aber Jesus ist die Wirklichkeit. Achtzehnter, lasst euch von niemandem den Siegespreis wegnehmen. Manche Leute tun so, als wären sie sehr fromm. Sie verehren Engel und reden über Dinge, die sie gesehen haben. Aber sie denken nur an sich selbst, Rasse 19. Diese Leute halten nicht an Jesus fest. Er ist das Haupt. Er gibt dem ganzen Körper Kraft. Durch ihn wächst der Körper, so wie Gott es will. 20. Ihr seid mit Christus gestorben. Ihr gehört nicht mehr zu dieser Welt. Warum haltet ihr euch dann noch an Regeln, als ob ihr noch in der Welt leben würdet? 21. Man sagt, das darfst du nicht berühren. Das darfst du nicht essen. Das darfst du nicht anfassen. 22. Diese Regeln sind nur für Dinge, die man benutzt und die vergehen. Es sind Regeln und Lehren von Menschen. 23. Diese Regeln sehen weise aus. Sie sagen, dass man fromm sein muss, sich demütigen und seinen Körper schlecht behandeln soll. Aber das hilft nicht gegen die Wünsche des Körpers.